Ihr Mann, ist der Arzt da? Er braucht keinen Arzt mehr. Mein Mann ist tot. Das war Jasseron, Rechtsanwalt und Notar von Alain Franck. Mit Kurt Horwitz als André Jasseron, Rosel Schäfer als Macht, seine Frau, und Gerd Westphal als Inspekteur. Aus dem Französischen von Maria Frey, Regie Robert Bichler, eine Produktion von SF aus dem Jahr 1969.